Außerdem wurde das Saatgut reiner und es gab immer weniger Kühe und Schafe auf der Weide. Die meisten Nutztiere bleiben heute im Stall. Grünland verwandelte sich in Ackerland, Heuwiesen verschwanden, Schaffleisch kommt aus Neuseeland. In der Folge all dieser Veränderungen sinkt die Zahl blühender Pflanzen. Ohne den Kot auf den Wiesen fehlt vielen Insekten der Lebensraum. Schließlich stellt der schon in Kapitel 4 erwähnte Einsatz von Düngemitteln, die das Nährstoffangebot in den Böden erhöhen, ein Problem dar. Kurz gesagt, die Landwirtschaft wurde darauf ausgerichtet, um jeden Preis Erträge und Produktqualität zu erhöhen. Doch mit dieser gut gemeinten Strategie gingen viele Änderungen bei der Bewirtschaftung von Agrarflächen einher, die sich negativ auf die Artenvielfalt ausgewirkt haben und die nun wieder verändert werden müssen. Von einer Agrarwende ist deshalb häufig die Rede. Der Begriff ist natürlich unschön und nach Energie- und Verkehrswende auch schon stark beansprucht. Das ändert aber nichts an der Richtigkeit der Forderung. Die jetzige Praxis taugt jedenfalls nicht als dauerhafte Lösung, weil wir den schwindenden Leistungen der Natur durch immer noch mehr Chemie und noch mehr Streben nach Effizienz hinterherrennen, um am Ende das genaue Gegenteil zu erreichen. Langfristig werden die Erträge wegen ausgelaugter Böden, belastetem Wasser und mangelnder Bestäubung sinken. Die Versorgung mit Nahrung wird eher unsicherer, erst recht angesichts zunehmender Dürren und steigender Temperaturen als Folge des Klimawandels. Obwohl ausreichend Nahrungsmittel für alle Menschen bereitzustellen eines der großen Anliegen unserer Zeit ist, erst recht wegen Kriegen wie in der Ukraine. Wie sieht die Lösung aus? Sie liegt zunächst einmal in der Landwirtschaft selbst. Wobei zu betonen ist, dass die wenigsten Betriebe dort aus Spaß so intensiv arbeiten. Die Höfe sind vielmehr durch die äußeren Bedingungen gezwungen, das Letzte aus ihrem Land herauszuholen, weil sie sonst nicht überleben können. Viele haben auch schon aufgegeben. Gleichzeitig nimmt die Fläche je Hof zu. In Deutschland haben seit der Wende fast 200.000 Bauern und Bäuerinnen ihre Betriebe zugemacht. Knapp 260.000 Höfe gibt es heute noch. Ihre Zahl ist mithin auf etwa die Hälfte geschrumpft. Verbände berichten von einer gefährlichen Mischung aus hoher Arbeitsbelastung, wirtschaftlichem Druck, sinkenden Einkommen und fehlender Wertschätzung, die zu mehr Fällen von Burnout und Depressionen führten. Psychische Krankheiten seien die zweithäufigste Ursache für Erwerbsminderung bei Bäuerinnen und Bauern.